ist aus dem Stoff, aus dem die Träume sind. Du liebst wie ein Engel und lachst wie ein Kind. Und weil du küsst, so wie du küsst, und du einzigartig bist, würde ich gern mit dir heute Abend was Verrücktes tun. Candlelight-Dinner am Strand, unsere Kerzen sind die Sterne. Hunderttausend Lichter kann ich in deinen Augen sehen. Candlelight-Dinner am Strand, Herz an Herz und barfuß, träumen durch die Nacht. Nur du und ich, bis der Morgen erwacht. Wir sitzen verliebt mit den Füßen im Sand. Du schaust in den Himmel und fragst mich gespannt. Wünschst du dir auch genau wie ich, dass das alles nie vergeht und dass dieser Wunsch für immer in den Sternen steht? Candlelight-Dinner am Strand, unsere Kerzen sind die Sterne. Hunderttausend Lichter kann ich in deinen Augen sehen. Candlelight-Dinner am Strand, Herz an Herz und barfuß, träumen durch die Nacht. Nur du und ich, bis der Morgen erwacht. Candlelight-Dinner am Strand, unsere Kerzen sind die Sterne. Hunderttausend Lichter kann ich in deinen Augen sehen. Candlelight-Dinner am Strand, Herz an Herz und barfuß, träumen durch die Nacht. Nur du und ich, bis der Morgen erwacht. Bis der Morgen erwacht.